Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Warte kurz. Ich brauche schnell noch einen Prompt für eine Bitte, um darauf zu reagieren. Einen Prompt? Wie bitte? Ja. Ein kleines Chat-Kommando für meinen Textgenerator. Aber warum das denn? Können wir nicht einfach normal sprechen? Na gut, wenn du das meinst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, meine generierten Antworten sind meistens besser. Oh je, wir müssen uns wirklich mal darüber unterhalten. Ich möchte nämlich mit dir und nicht mit einem Chatbot sprechen. Was sagen Sie? Sind Chatbots Helfer oder Handicap in unserer Kommunikation? Hilfe brauchen im Winter auch viele Menschen auf den Straßen in den deutschsprachigen Ländern. Besonders die Radwege sind bei Eis und Schnee gefährlich und die Städte kümmern sich zuerst um die Straßen für Autos. Tobias Krone kennt die Diskussion dazu genauer. Zu Hause im Wohnzimmer soll es warm und komfortabel sein und nicht nur bei winterlichen Temperaturen. Was steht in Ihrem Wohnzimmer und was könnte diesen wichtigen Ort zu Hause noch schöner machen? Lernen Sie mit uns die passenden Wörter dazu. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Archäologie, Pistazien und Arbeit. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie viele Zyklen waren für die Herstellung der Bronze nötig? Neue, alte Sensation. Sie ist mehr als 3600 Jahre alt und extrem bekannt. Die Himmelsscheibe von Nebra. Seit 25 Jahren untersuchen Archäologinnen und Archäologen das Objekt. Erst jetzt verstehen sie seinen Herstellungsprozess. Das Resultat ihrer Analysen? Ihre Form hat die Bronze in circa 10 Zyklen bekommen. Jedes Mal hat jemand das Objekt auf 700 Grad Celsius erhitzt und geformt. Die Himmelsscheibe von Nebra ist eines der wichtigsten archäologischen Objekte in Deutschland. 1999 haben zwei Männer die Bronze gefunden. Ihr Dealer wollte sie verkaufen. Ein Archäologe war interessiert. Er hat aber kein Geld mitgebracht, sondern die Polizei. Wie viele Zyklen waren für die Herstellung der Bronze nötig? Für die Herstellung der Himmelsscheibe waren ca. 10 Zyklen nötig. Text 2. Welchen Vornamen hat die Chefin der Schokoladenmanufaktur, Frau Hamuda? Die Welt hat Lust auf Pistazien. Von einer arabischen Manufaktur zu deutschen Discountern. Die Dubai-Schokolade hat einen weiten Weg gemacht. Sie ist aber auch ein Schokoladenstar. In größeren Städten warten Menschen viele Stunden, um sie kaufen zu können. Der Hype um die Pistazie ist aber nicht ganz neu. Die Nüsse sind schon seit ein paar Jahren populär. Sarah Hamuda hat das genutzt. Sie ist Chefin einer Schokoladenmanufaktur in Dubai. Für den Hype hat sie nur wenige Dinge gebraucht. Schokolade, Kadaifi, Tahin, Pistazien und TikTok. Eine Influencerin testet die Dubai-Schokolade auf der Plattform. Das Video geht viral. Plötzlich kennen Menschen auf der ganzen Welt die Dubai-Schokolade. Firmen wie Lind und Supermärkte wie Lidl und Aldi machen mit. Sie verkaufen ihre eigenen Versionen. Mit der Dubai-Schokolade machen Firmen jetzt gute Profite. Das ist vielleicht gut für ihre Bilanzen, für die Umwelt ist es ein Problem. Pistazien brauchen sehr viel Wasser. Sie wachsen in Regionen, in denen es zu wenig davon gibt. Monokulturen, chemische Substanzen und Pestizide. Die Schokolade hat einen Beigeschmack. Welchen Vornamen hat die Chefin der Schokoladenmanufaktur, Frau Hamuda? Sara Hamuda ist die Chefin der Schokoladenmanufaktur aus Dubai, die im Internet viral gegangen ist. Text 3. Wie viele Personen haben für die Statistik auf Fragen nach ihren Motiven geantwortet? Mehr Freizeit, weniger Arbeit und Geld. Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit, immer weniger in Vollzeit. In Zahlen heißt das, 39,8% arbeiten kürzer als vergleichbare Vollzeitangestellte. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt in einer Analyse, die Zahlen sind noch etwas weiter gestiegen. Die Jobplattform StepStone hat 700 Teilzeitarbeitende nach ihren Motiven gefragt. Viele möchten mehr Zeit für sich und andere. Andere wollen prinzipiell nicht mehr arbeiten, auch wenn sie dann weniger Geld bekommen. Die Teilzeitquote ist aber nicht nur ein Freizeitproblem. Sie ist auch noch immer ein Sexismusproblem. Viele Frauen müssen die Care-Arbeit machen. Es gibt zu wenig Institutionen, die Familien helfen. Deshalb können viele Frauen nicht so viel arbeiten, wie sie wollen. Wie viele Personen haben für die Statistik auf Fragen nach ihren Motiven geantwortet? 700 Teilzeitarbeitende haben für die Statistik auf Fragen nach ihren Motiven geantwortet. Sehr geehrte Frau Kra, sehr geehrte Damen und Herren. In beruflichen E-Mails ist die Kommunikation oft formell. Und wenn nicht, dann orientiert sie sich meistens trotzdem an Normen. Ein neutraler Stil, klare Fragen und einfache Antworten. So können Mails wirklich helfen. Und manchmal auch anstelle eines langen und langweiligen Meetings stehen. Wie neutral ist aber zu neutral? Und merkt man dann immer noch, dass genau Sie diese Nachricht geschrieben haben? Denn wer weiß, vielleicht ist ja ein Chatbot Ihr großer Helfer, ohne dass es jemand weiß. Und Ihre Deutschlehrerin von früher würde da wahrscheinlich sagen, ein Helfer ist dieses Tool schon lange nicht mehr. Die Kontroverse zu Textgeneratoren ist aber nicht nur in Lehrerzimmern groß. Sind Sie 2 Jahre nach dem Boom mehr Störer als Helfer? Und haben die Tools Sie vielleicht faul gemacht? Diskutieren Sie mit uns. Künstliche Intelligenz kann Dinge, die früher nur Menschen konnten. Logisch kombinieren, rechnen, Texte schreiben. So wie das englische AI gibt es auch hier eine deutsche Kurzform, die KI. Welche Wörter passen im Kontext von KI am Arbeitsplatz? Wiederholen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. E-Mails beantworten. Für viele Menschen mit Bürojob ist es Alltag. Sie müssen auf E-Mails reagieren. Oder auch E-Mails beantworten. Aufgaben übernehmen. Oft gibt es klare Kompetenzen. Wer macht welche Aufgabe? Manchmal muss man aber auch delegieren oder eine andere Person bietet an, ich übernehme diese Aufgabe für dich. Erledigen. Das ist ein anderes Wort für fertig machen. Die Vorlieben. Was mögen Sie gerne? Was haben Sie am liebsten? Das sind Ihre Vorlieben. Wer kennt Ihre Vorlieben gut? Besorgniserregend. Manchen macht KI Sorgen. Sie finden sie problematisch. Oder auch besorgniserregend. Sich nicht wohlfühlen mit. Ich finde das besorgniserregend. Eine Alternative dafür ist, ich fühle mich nicht wohl damit. Fede kommt nach Hause. Seine Frau hat an diesem Tag von zu Hause aus gearbeitet. Hallo Schatz, wie war die Arbeit heute? Konntest du dich im Homeoffice gut konzentrieren? Oder warst du wieder die ganze Zeit am Handy? Am Handy? Im Gegenteil. Ich habe heute meine E-Mails in Rekordzeit beantwortet. So gut lief es noch nie. Ach wirklich? Das freut mich aber sehr. Normalerweise brauchst du ja ganz schön lange für deine E-Mails. Ja, aber das war ja, bevor ich meinen neuen Freund AI Bird kennengelernt habe. Dein neuer Freund AI Bird? Naja, eigentlich ist es mein neuer Arbeitskollege. Hier, sieh mal. Ach so, du meinst eine künstliche Intelligenz. Und Moment, du lässt die KI deine ganze Arbeitskommunikation erledigen? Na sicher, du glaubst nicht, wie viel Zeit ich damit spare. Und nicht nur das. AI Bird wird mit jeder Mail besser. Er lernt meinen Stil, meine Vorlieben, alles. Wow, höre ich da Technik-Hype? Ich finde das eigentlich nicht so toll, sondern besorgniserregend. Wieso? Das ist doch genial. Bald konfiguriere ich mir einen Rita-Agenten, also eine künstliche Version von mir. Ich trainiere die KI mit meinen alten Chats und dann kann sie irgendwann meine Kommunikation komplett automatisiert übernehmen. Rita, du kannst doch nicht einfach einem Programm deine ganzen persönlichen Daten schenken und dann auch noch Mails von anderen Leuten. Wer weiß, ob das Programm überhaupt sicher ist? Ach, so viele Tech-Firmen wissen doch schon alles über mich. Dann kann es AI Bird auch wissen. Ich weiß ja nicht, Schatz. Ich fühle mich nicht so wohl damit. Außerdem übernimmt dann doch irgendwann die KI das ganze Denken für dich. Bleibst du denn auch kreativ? Hast du Ideen? Ach, erzähl mir etwas von Ideen. So eine Technologie, das ist Innovation. Und ich mache mit. Ist das jetzt deine Meinung oder die von AI Bird? Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. AI Bird ist ein Programm, das einen an Aufgaben erinnert, wenn man sich gerade nicht genug konzentriert. Falsch. AI Bird erledigt Schreibaufgaben. Die KI ist so etwas wie ein Textgenerator. Aussage 2. Rita möchte, dass die KI auf Basis ihrer alten Chats bald ihre ganze berufliche Kommunikation für sie erledigt. Richtig, sie möchte sich einen Rita-Agenten konfigurieren. Dazu trainiert sie ihn mit ihren alten Chats. Aussage 3. Fede sagt, dass Ritas Firma ihr so eine Benutzung der KI nicht erlaubt. Falsch. Er fühlt sich aber nicht wohl damit, dass sie der KI-Firma ihre persönlichen Daten gibt und die Chats mit anderen Leuten aus ihrer Firma. Ist der Vorschlag aus einem Textgenerator für Sie echt, also wirklich und real? Natürlich ist der Text real und meistens auch in guter und klarer Sprache formuliert. Für manche bedeutet echt aber noch mehr. Sie meinen damit authentisch. Welche Wörter passen noch im Kontext zu KI-generierten Texten? Wiederholen Sie. Erst recht. Jetzt erst recht. So sagen Sie vor allem jetzt. In Argumenten heißt erst recht besonders deshalb. So gut wie. Ist der Text so gut wie fertig? Wunderbar, dann ist er also fast fertig. Schön klingen. KI-Vorschläge klingen manchmal zu schön, um wahr zu sein. Das bedeutet, die Sprache ist besonders poetisch. Ein Beispiel für so einen generierten Text? Wiederholen Sie. Ein Leitstern erleuchtet meinen dunklen Pfad. Mit so einem Satz meint man, starkes Licht oben am Himmel gibt mir auf schweren und anstrengenden Wegen Orientierung. Das ist in der Poesie natürlich als Metapher gemeint. Jemand oder etwas hilft mir in der Not. Herr, ach so. Frau, ach so. Ist Ihr Partner der Meinung, er selbst wäre sehr viel ordentlicher als Sie? Dann nennen Sie ihn doch Herr ach so ordentlich. Die Ironie wird klar, der Streit aber vielleicht nicht besser. Wenn Sie mit einer Freundin oder Schwester streiten, können Sie ein Adjektiv mit dieser Formel kombinieren. Frau ach so. Sich weigern, etwas zu tun. Da mache ich nicht mit. Wenn Sie in den Protest gehen und nicht kooperieren, dann weigern Sie sich, etwas zu tun. Auch Rita hat Ideen, bei denen Fede absolut nicht mitmachen will. Was ist es diesmal? Okay, wir haben noch 10 Minuten. Du weißt, wie wichtig deiner Mutter Pünktlichkeit ist und das erst recht an ihrem Geburtstag. Ist die Glückwunschkarte schon fertig? So gut wie fertig. Gib mir noch 1 Minute. Okay, aber, Rita, was tippst du da gerade am Computer? Bitte sag mir nicht, dass du... Was? Du benutzt die künstliche Intelligenz, um die Geburtstagskarte für deine Mutter zu schreiben? Hey, du weißt, wie schlecht ich in sowas bin. Ich weiß nie, was ich schreiben soll. Es ist deine Mutter. Wie kannst du nicht wissen, was du deiner Mutter schreiben willst? Es ist doch nur eine Karte. Und schau doch mal, wie schön das klingt. Deine Liebe war von Anfang an der Leitstern meines Lebens. Selbst den dunkelsten Pfad hast du mit deiner wunderbaren Art erleuchtet. Das ist doch genau das Problem. Es ist künstlich schön. Das bist nicht du. Ach, Entschuldigung. Was würden Sie denn schreiben, Herr ach so kreativ? Etwas Echtes. Auch wenn es nur etwas ist wie... Ich liebe dich, Mutti. Danke, dass es dich gibt. Wenigstens wäre es dann authentisch. AI Birds Vorschlag klingt doch viel besser. Besser als deine eigenen Gefühle? Pff, es ist nur eine Karte, Fede. Es ist kein Liebesbrief. Nein, dann schreibe ich die Karte. Ich weigere mich, einen KI-Text als Geburtstagswunsch zu nehmen. Na gut, mal sehen, ob du das besser kannst als AI Bird. Darum geht es doch nicht. Wie du meinst. Aber zu spät sind wir jetzt auf jeden Fall. Testen Sie Ihr Hörverstehen. Hören Sie dazu ein paar Fragen mit Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Was war die Liebe Ihrer Mutter für Rita in den Worten der KI? Ein Leitstern? Ein Lebenspfad oder eine Erleuchtung? In den Worten der KI war die Liebe ihrer Mutter ein Leitstern. Frage 2. Was sagt Rita zu Fede? Herr ach so pünktlich, Herr ach so schön oder Herr ach so kreativ? Rita fragt ironisch: Oh, Entschuldigung, was würden Sie denn schreiben? Herr ach so kreativ. Frage 3. Warum findet Rita die Methode nicht so schlimm? Weil es keine Arbeitsmail, kein Liebesbrief oder keine Muttertagskarte ist. Für Rita ist es nur eine Karte, kein Liebesbrief. Was tun Sie für die Kontakte innerhalb Ihrer Familie? Familiäre Bande sind Beziehungen, die lange wachsen und sich im Leben auch mal verändern. Diese familiären Bindungen kann man pflegen, also alles tun, damit der Kontakt in der Familie gut bleibt. Ist KI dazu ein gutes Mittel? Wiederholen Sie diese Wörter dazu. Mit Hingabe. Wer etwas mit Hingabe tut, erledigt es mit Liebe, auch wenn es anstrengend ist. Achtung, mit Hingabe klingt oft ziemlich pathetisch. Übertreiben. Handelt hier jemand extrem? War das mal wieder zu viel? Dann hat es die Person übertrieben. Die Unstimmigkeiten. Ein etwas diplomatischeres Wort für Streit oder Meinungsverschiedenheit ist die Unstimmigkeit. Der Rückgang. Das ist Techniksprache für Minus. Wenn eine Zahl weniger wird, geht sie zurück. Einstellen. In der Techniksprache bedeutet das stoppen. Ein sehr technisch klingendes Synonym für Ende ist also die Einstellung. Schlagfertig. Rhetorisch schnell, klug und oft auch witzig. Solche Reaktionen sind schlagfertig. Haben Sie Freunde, die schlagfertig sind? Der Tag nach Mutters Geburtstag. Warum telefoniert Rita so ernst mit ihrem Vater? Ja, Vati. Ja, ich weiß. Mutti ist immer noch wütend wegen der Party. Wir hätten uns nicht so... Ja, genau. Vor allem nicht an ihrem Geburtstag. Und ich wollte, dass du weißt, dass... Ich bedauere zutiefst, wenn mein Verhalten emotionalen Schmerz verursacht hat. Was? Sie kann doch jetzt nicht wirklich... Einen Moment, Vati. Die familiären Bande sind mir auch sehr wichtig und sollten mit echter Hingabe gepflegt werden. Nee, jetzt übertreibt sie wirklich. Gegen so etwas hilft nur ein Mittel. Und außerdem, auch wenn es Unstimmigkeiten gibt, müssen wir uns besonders in diesen Zeiten daran erinnern, dass... Hallo? Reinhard? Ja, entschuldige die Störung. Ich muss was ganz Dringendes mit deiner Tochter besprechen. Sie ruft dich gleich zurück, ja? Sag mal, Fede, geht's noch? Ich war gerade mitten in einem wichtigen Gespräch. Sehr geehrtes Familienmitglied, nach detaillierter Analyse Ihres Kommunikationsverhaltens wurden Zeichen einer künstlichen Unterstützung festgestellt. Meine Algorithmen weisen auf einen möglichen Rückgang authentischer familiärer Bindung um 67,784638% hin. Ich empfehle die sofortige Einstellung KI-generierter Entschuldigungen. Ach, Fede, du hast jetzt nicht wirklich auch eine KI benutzt. Auf Basis meiner Datenbank für Familiendynamik verlangt die Situation nach echter menschlicher Interaktion. Fehlercode: zu viele automatisierte Gefühle erkannt. Ist ja gut. Puh, du machst mich noch verrückt. Ich gebe ja schon auf. Morgen fahre ich bei meinem Papa vorbei und lasse AI Bird hier zu Hause, ja? Update. Authentizitätslevel steigen auf akzeptable Parameter. Fede, bitte hör auf. Oder ich muss eine Scheidungs-KI befragen. Ah, da ist sie wieder. Meine schlagfertige, echte Rita. Ach ja, vielleicht hast du recht. Man darf es ja auch nicht übertreiben. Aber... Ja? Für die Arbeit behalte ich AI Bird als Kollegen. Dann habe ich mehr Zeit für echte, emotionale Momente. Na gut, Deal. Was wurde gesagt? Sie hören Stellen aus dem Dialog. Erklären Sie einzelne Wörter in einfachen Worten neu. Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Rita sagt in den Worten der KI zu ihrem Vater: Ich bedauere zutiefst, wenn mein Verhalten emotionalen Schmerz verursacht hat. Was kann diese Formel hier bedeuten? Ich bedauere zutiefst. In diesem Kontext bedeutet es: Es tut mir leid. Aufgabe 2. Fede meldet Rita in der Sprache einer KI: Auf Basis meiner Datenbank für Familiendynamik verlangt die Situation nach echter menschlicher Interaktion. Was bedeutet, die Situation verlangt nach? Hier bedeutet das, die Situation macht etwas nötig. In dieser Situation braucht man etwas Bestimmtes. Guten Abend und ein herzliches Hallo an unser Publikum. Lassen Sie uns auch unseren heutigen Kandidaten willkommen heißen, Herrn Albert. Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Herr Albert, bevor wir starten, sind Sie ein Mensch, der schnell nervös wird? Eigentlich nicht. Aber ein Roboter bin ich auch nicht. Das wäre ja auch langweilig. Legen wir einfach los. Hier ist Ihre erste Frage. Sie wollen, dass jemand Ihre Aufgabe erledigt. Wie fragen Sie? A. Kannst du dich weigern, das zu tun? B. Kannst du das für mich übernehmen? C. Kannst du das bitte einstellen? Das ist ja eine interessante Auswahl. Ich kann mir richtig vorstellen, dass hier ein Arbeitskontext passt. Tja, manchmal müssen wir delegieren, oder? Ja, und man hofft auf Hilfe. Aber A, sich weigern, sagt man hier nicht. Das bedeutet ja, dass man etwas nicht machen will. Meine Antwort ist B. Kannst du das für mich übernehmen? Denn da soll die Person etwas für mich tun, das eigentlich mal meine Aufgabe war. Und das, lieber Herr Albert, ist absolut richtig. Ich sehe schon, das Erklären muss ich nicht von Ihnen übernehmen. Das freut mich. Und wissen Sie, so ein lautes Nachdenken hilft natürlich auch mir, die richtige Option zu wählen. Dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Frage 2. Was bedeutet jetzt erst recht? A. Endlich habe ich recht. B. So gut wie jetzt, also gleich. C. Vor allem jetzt. Eine schöne Redewendung. Antwort A ist falsch, denn es geht nicht darum, recht zu haben. Antwort B könnte man so verstehen, aber eigentlich nur, wenn jemand erst jetzt sagt. Die richtige Antwort ist C. Vor allem jetzt. Wunderbar! Sie haben auch diese Frage korrekt beantwortet. Aber ein Gewinn ist es nur mit dem Lösen von Frage 3. Hier sage ich also: Jetzt erst recht. Genau, Attacke! Jetzt kommt die letzte, etwas kniffligere Frage. Was sind Unstimmigkeiten? A. Eine Meinungsverschiedenheit. B. Ein Minus in einer Statistik. C. Das Ende von einem Prozess. Hier stimmt etwas nicht. Eine Unstimmigkeit? Naja, Antwort C klingt falsch. Unstimmigkeiten haben nichts mit dem Ende eines Prozesses zu tun. Ich finde, Unstimmigkeiten, die gibt es zwischen Menschen. Aha. Und wann ist das so? Also bei Konflikten. Deshalb sage ich, Antwort B passt auch nicht, denn es geht hier nicht um Zahlen oder Statistiken. Antwort A, das ist es. Eine Meinungsverschiedenheit. Also, dann hoffe ich mal, dass es hier keine Unstimmigkeiten zwischen uns beiden gibt. Herr Albert, sind Sie sich sicher? Sicher. Machen Sie sich keine Sorgen. Dann sage ich mal, auch das ist absolut richtig. Herzlichen Glückwunsch, Herr Albert. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Und sehen Sie, nervös war ich auch nicht. Da bin ich froh. Sie haben es toll gemacht. Mit Hingabe. Soll man auch im Winter mit dem Fahrrad fahren? Für manche ist das nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Sicherheit. Und Städte könnten noch mehr tun, um den Radverkehr sicherer zu machen, berichtet Tobias Krone. Ein Januartag in München. Der Himmel ist zwar noch immer grau, aber die Temperaturen sind schon milder als in den Tagen davor. Eisregen und Schnee hatten ein kleines Verkehrschaos verursacht. Da braucht man für das Comeback auf dem Rad schon Mut. Ja, jetzt ist doch gut. Kein Schnee. Es hat getaut, die Wege sind wieder gut befahrbar. Für diese Radler ist das Schlimmste vorbei. Aber stimmt das wirklich? Also unproblematisch würde ich sagen, tatsächlich mit Spike-Reifen. Matthias Neumüller ist Sicherheit wichtig. An seinen Reifen sind außen also Spikes, kleine Metallteile für eine stabilere Fahrt. Aber der Anteil an Fahrradfahrern, die Spike-Reifen haben, das ist sehr überschaubar. Matthias Neumüller ist Aktivist beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Er streitet für den Radverkehr und für mehr Winterdienst auf Radwegen, damit alle Radlerinnen zurechtkommen, auch ohne Spikes. Und dann zeigt er ein Handyfoto. eine wichtige Hauptstraße in München, wie üblich gesalzen und schneefrei. Der schmale Platz an der Seite für Fahrräder ist noch halb voll mit Schnee. Da ist also das Räumfahrzeug auf der Kfz-Fahrbahn durchgefahren, aber das Streumittel, also hier Salz, reicht nicht bis in den Schutzstreifen hinein und auch der Schnee ist da liegen geblieben. Ich bin da tatsächlich dann weitergefahren auf der Kfz-Fahrbahn und wurde prompt mit unter einem Meter Abstand überholt. Vorschrift sind eigentlich 1,5 Meter. Das sind also 50 Zentimeter zu wenig zwischen Auto und Rad. Radfahren an Schneetagen wird für Neumüller so zum Sicherheitsproblem. Und außerdem zu einem Gefühl, gegenüber den Autofahrern ungerecht behandelt zu werden. Das sorgt immer für großen Aufschrei in den sozialen Medien, wenn dann solche Bilder gepostet werden, wo gerade der Schneeflug frisch durch ist, die Fahrbahn ist frei und der Schnee türmt sich auf den Radwegen auf. Die Kritik gibt es überall in Deutschland. Größere Straßen werden in München wie in allen anderen Großstädten gesalzen, Radwege normalerweise aber nur geräumt und mit Split gestreut oder auch ganz vergessen. Warum ist das eigentlich so? Wir fragen nach bei Münchens Baureferentin Jeanne-Marie Ebauer. Das, was zuerst geräumt wird und gesalzen wird, das sind vorrangig Hauptverkehrsstraßen, die einfach für den Rettungsdienst auch benötigt werden, respektive vom ÖPNV genutzt werden. Bis letztes Jahr galt in München ein allgemeines Salzverbot auf Geh- und Radwegen. Viele Jahrzehnte lang hatte man an dieser Regel nichts geändert. Auf Radwegen wurde nur geräumt und gesplittet. Denn Salz beschädigt nicht nur Bäume und Tiere, sondern bringt auch Probleme in den Kanälen und der U-Bahn unter der Straße. Letztes Jahr wurde ein Kompromiss eingeführt. Erstes Salz auf Radwegen, zuerst als Test. Der Fahrradclub war mit dieser Entscheidung zufrieden. Doch nicht alle Radler wollen die Salzlösung für den Radweg, wie dieser Radler. Ich bin nicht für Salz, weil das Salz eigentlich das ganze Material sehr angreift. Aloe ist zwar relativ resistent, aber es setzt den Rädern sehr zu. Ich finde Split eine gute Variante. Matthias Neumüller vom ADFC ist da anderer Meinung. Für ihn hat der Split bei den schmalen Fahrradreifen keine gute Wirkung. Aber nicht nur die Art der Räumung ist dem ADFC wichtig. Auch Häufigkeit und Uhrzeit könnten besser sein. De facto läuft es darauf hinaus, dass die Fahrradwege leider erst mit Beginn des Berufsverkehrs angefangen wird zu räumen und das zieht sich dann über den ganzen Tag. Das ist für den Berufsverkehr zu spät, für den Schülerverkehr, und das ist die vielleicht wichtigste Gruppe, die eigentlich von Radwegen profitiert, die ist dann schon komplett verloren. Hier widerspricht Baureferentin Jeanne-Marie Ebauer. Das stimmt einfach nicht, sondern wir fahren ganz normal ein, also morgens um 4 fängt unser Winterdienst an, bei Extremsituationen sogar schon um 2. Und wenn es ganz, ganz happig wird, dann arbeiten die fast 24/7. An solchen Tagen werden die meisten Fahrradwege einmal in 3 Stunden geräumt. Münchens Radaktivisten träumen gleichzeitig von Bedingungen wie in den Niederlanden, wo als erstes die Fahrradwege geräumt werden, mit speziellen Räum-Kehr-Fahrzeugen. Viele fürchten sich vor den kalten Monaten in Deutschland. Auch unsere Autorin Jetlandesi Alcaraz hat am Anfang mit den Temperaturen gekämpft. Sie hat aber eine Lösung gefunden. Mexiko, aus diesem warmen Land komme ich. Daher habe ich mir bei meiner Ankunft in Deutschland Sorgen um die Kälte im Winter gemacht. Meine einzige Erfahrung mit der europäischen Kälte kam aus einem Herbsturlaub in Madrid. Ich erinnere mich noch gut an die eisige Luft, die durch meine dünne Jacke zog. Daran erinnere ich mich sogar viel mehr als an alles, was ich besichtigt habe. Das vergesse ich nie. Der Gedanke an die Kälte hinderte mich daran, die Stadt zu Fuß zu entdecken. Ich flüchtete mich lieber in Geschäfte und Museen. Als ich dann nach Deutschland kam, in einem Januar, befürchtete ich, viele Wochen lang in meiner Wohnung eingeschlossen zu sein. Aus Angst, diesem Herrn Winter zu begegnen. Aber ich merkte bald, dass es keine Lösung war, mich zu isolieren. Ein deutscher Freund sagte mir damals einen Satz, den ich seit Jahren wiederhole. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ich war sehr überrascht, als ich feststellte, der Winter ist für die Deutschen kein Grund, ihr Leben auf Eis zu legen. Im Gegenteil, das Leben geht nicht nur in seinem normalen Rhythmus weiter, sondern wird durch viele Aktivitäten sogar noch intensiver. Ich entdeckte die schönen Spaziergänge durch deutsche Parks, Gärten und Wälder. Wenn man in dieser Zeit spazieren geht, kann man die roten, ockerfarbenen und goldenen Farben der Bäume im Herbst bewundern. Denn ja, für mich beginnt die Kälte im Herbst. Wenn im Dezember dann der richtige Winter schon vor der Tür steht, ist ein Besuch auf den Weihnachtsmärkten eine Freude für die Seele. Da vergisst man sogar die fast eisigen Temperaturen. Nein, das stimmt nicht ganz. Die Kälte geht nie wirklich weg. Und zum Schluss, wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind und der härteste Teil des Winters noch kommt, da hilft ein Besuch in den deutschen Saunas. Die sind aber ein ganz eigenes Thema. Ich habe ein paar Winter gebraucht, um mich mit der richtigen Kleidung auszurüsten. Die Deutschen haben so viele Accessoires, um sich vor der Kälte zu schützen. Da schadet es nicht, eine Liste zu haben. Außerdem hilft ein sehr großer Kleiderschrank, um alles unterzubringen. Eine Regen- und Windjacke, eine Jacke für leichte Kälte, eine Jacke für starke Kälte und eine Jacke für unerträgliche Kälte. Handschuhe, Mützen, Schals, Socken und Thermokleidung. Jeden Morgen mit kiloweise Kleidung aus dem Haus zu gehen und mich wie eine Astronautin zu fühlen, ist nicht ideal. Aber nach 13 Jahren in Deutschland habe ich keine Angst mehr vor der Kälte. Nur eines fehlt mir im Winter bis heute: die Sonnenstrahlen. Im August 2022 ist Ruby Villacorta aus Peru nach Radolfzell am Bodensee in Baden-Württemberg gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich 14 Jahre lang in Australien gelebt. Ich komme aus Peru, bin aber für ein Praktikum der Universität nach Queensland gereist. Später bin ich nach Melbourne gezogen. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Unsere Familie ist sehr international. Mit meinem Mann spreche ich oft Englisch. Es gibt viel zu organisieren. Und wenn es schnell gehen muss, ist das auf Englisch am leichtesten. Mit unseren drei Kindern spreche ich Spanisch. Mein Mann spricht mit ihnen Deutsch. So habe auch ich ein bisschen Deutsch gelernt. Aber es war noch nicht genug. Das habe ich im August 2022 gemerkt. Da sind wir nach Deutschland gekommen. Das war am Anfang nicht leicht. Mein Mann musste viel organisieren. Ein Haus und ein Auto kaufen, Dokumente organisieren. Er war jeden Tag unterwegs. Aber ich war alleine mit den Kindern. Das war sehr einsam. Und der Winter war sehr kalt. Aber jetzt, 2 Jahre später, hat sich viel verändert. Ich habe mehr Freundinnen und Freunde. Für den Winter habe ich warme Kleidung und Vitamin D. Und ich spreche endlich Deutsch. Geholfen hat mir mein Engagement in einem Verein. Meine älteste Tochter wollte zu Latino-Musik tanzen, aber nur mit anderen Kindern zusammen. Ich habe gesagt, dann machen wir das in einem Verein. Die Trainerin in dem Verein wollte aber nicht mehr unterrichten. Jetzt arbeite ich dort freiwillig als Tanzlehrerin. Ich unterrichte Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren in modernem Tanz, Salsa und Merengue. Wenn unser jüngstes Kind in den Kindergarten geht, möchte ich wieder arbeiten gehen. Anzukommen und die Sprache zu lernen, braucht viel Geduld. Ich habe gelernt, jede Person kommt mit ihrer eigenen Kultur. Ich bin zum Beispiel sehr offen und lache immer. In Deutschland ist das anders. Ich wollte unbedingt Deutsch sein und habe mich anders gezeigt, als ich bin. Das hat nicht gut funktioniert. Ich habe gemerkt, es ist besser, wenn ich bleibe, wie ich bin. Die Menschen mögen das. Mein Tipp ist, bleib dir selbst treu. Dann lernst du auch leichter Deutsch. Aus ihrer Erfahrung hat Ruby Villacorta noch einen Tipp. Die ganze Gegend ist so schön. Man kann sehr viel Fahrrad fahren. Es gibt ganz unterschiedliche Wege für das Fahrrad, aber auch zum Wandern. Besonders interessant sind aber die Feste in Radolfzell. Es gibt viel Programm, Konzerte und Aktivitäten für Kinder. Auch die Fasnacht macht hier besonders viel Spaß. Für viele ist es nach einem langen Tag in der Universität oder auf der Arbeit eine Oase des Komforts, das Wohnzimmer. Manche Menschen besuchen ein Designstudio oder Möbelhaus, um ihr ganz individuelles Wohnzimmer zu planen. Was kann dort alles stehen? Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal und hören Sie dann eine Erklärung dazu. Die Stehlampe. So nennt man eine Lampe, die nicht oben in der Raummitte hängt, sondern eine lange Basis hat und zum Beispiel in einer Ecke steht. Die Couch. Ein anderes Wort für Sofa ist Couch. Der Couchtisch. Vor dem Sofa oder der Couch steht oft ein niedriger Tisch, der Couchtisch. Das Sofakissen. Mit ein paar kleinen, weichen Sofakissen wird jede Couch komfortabel. So kann man mit dem Kopf darauf liegen und zum Beispiel lesen. Sofakissen sind auch als Dekoration gut. Der Sessel. Auf einem Sessel hat meistens nur eine Person Platz. Man sitzt darauf sehr komfortabel und oft gibt es links und rechts ein Stück am Möbel für die Arme. Die meisten Sessel sind aus einem speziellen Material. Die Zimmerpflanze. Manchen Pflanzen geht es auch in Räumen gut. Viele haben sie als Dekoration im Wohnzimmer. Der Vorhang. Der Vorhang ist ein großes, langes Stück Stoff, das am Fenster hängt. So kann man wählen, ob der Raum dunkler oder heller sein soll. Die Jalousie. Noch mehr Optionen für die Intensität des Lichts gibt es mit einer Jalousie. Bei ihr sind mehrere leichte Teile verbunden. Diese langen, wenig breiten Teile aus Plastik oder Metall hängen horizontal. Ändert man ihre Position, kann man das Licht im Raum regulieren. Üben Sie. Sie hören einen Dialog im Möbelhaus. An mehreren Stellen fehlt eines der neu gelernten Wörter. Ergänzen Sie nach dem Signal. Danach geht der Dialog weiter. Sie sind viel Zeit im Wohnzimmer, richtig? Ja, genau. Wohnzimmer und Küche sind bei mir in einem Raum. Also bin ich dort fast immer. Aber Sie schlafen nicht dort, oder? Naja, manchmal schlafe ich doch auf dem Sofa. Darauf liegen immer auch schon ein paar schöne Sofakissen. Und benutzen Sie das Sofa lieber allein oder auch mit Gästen? Meistens allein. Aber manchmal kommen Freunde vorbei. Interessant. Also brauchen Sie eigentlich auch Platz für Snacks und Getränke, richtig? Das stimmt. Bisher habe ich da zu wenig Platz. Meine Fernsehzeitung und andere Zeitschriften liegen ja auch immer noch auf dem Couchtisch. Ich glaube, der ist zu klein. Und gibt es denn noch Alternativen zum Sitzen? Nicht wirklich. An was hätten Sie da gedacht? Dazu müsste ich erst einmal wissen, wie viel Platz Sie noch haben. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich noch Platz. Und für mich alleine wäre es ja auch mal schön, wenn ich anders sitzen könnte. Dazu brauche ich dann wahrscheinlich einen Sessel, oder was meinen Sie? Das bringt bestimmt etwas mehr Komfort und gibt Ihnen auch noch mehr Optionen für das Zusammensein mit Freunden. Interessant. Kommen wir zum Licht. Wie haben Sie es denn gerne? Lieber hell oder dunkel? Naja, bis jetzt habe ich es noch ziemlich dunkel bei mir. Vor meinen Fenstern hängen schwere Vorhänge. Und sind Sie damit zufrieden? Es gibt ja auch Alternativen. Manche Leute mögen zum Beispiel etwas weniger Stoff. Und die wollen dann auch frei wählen, ob mal mehr oder weniger Licht in den Raum kommt. Denken Sie da an Jalousien? Die finde ich eigentlich nicht so schön. An die habe ich gedacht. Aber in Ordnung, die müssen es ja auch nicht sein. Okay, und wie sieht es mit den Dekorationen aus? Von wo bekommen sie Licht? Bis jetzt noch von oben. Aber ich finde, in der Ecke des Raums, da ist eigentlich Platz für eine schöne... Stehlampe. Finde ich auch. Da habe ich bestimmt etwas für Sie. Und wie grün ist Ihr Zimmer? Holen Sie auch etwas Natur in Ihren Raum? Etwas. Also am Fenster, da steht ein Kaktus. Aber viel ist das nicht. Dann wählen wir auch mal eine schöne... Zimmerpflanze. Vor 500 Jahren geht es den Bauern so schlecht, dass sie keine Alternative sehen. Sie beginnen, im ganzen Land zu kämpfen. Dabei schreiben sie ein Dokument, das bis heute wichtig ist. Sie stehen sich gegenüber. Ein paar tausend Bauern und einige tausend Kämpfer. Mistgabeln gegen Musketen. Werkzeuge zum Pflanzen gegen Kanonen. Emotionale Menschen ohne Schuhe gegen ausgebildete Menschen in Anzügen aus Metall. Die Bauern haben keine Chance. Es ist brutal, es ist blutig und am Ende ist es entschieden. Die Bauern verlieren ihr Leben und den Kampf. Der Theologe Thomas Münzer hat sie kommandiert. Jetzt sind die meisten tot. Münzer läuft weg und sucht einen geheimen Ort, an dem ihn niemand finden kann. Aber ein Kämpfer entdeckt ihn in einem Haus in der Stadt in der Nähe. Die Feinde versuchen brutal, mehr Informationen von ihm zu bekommen. Dann töten sie Münzer. Die Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 ist die letzte große Schlacht der Bauernkriege. Zwischen 1524 und 1526 kämpft Arm gegen Reich, Bauer gegen Aristokrat. Es ist eine Geschichte der Eskalation. Sie fängt um das Jahr 1500 an. 80% der Menschen sind Bauern und sie werden immer ärmer. Eine große Epidemie mit vielen Toten ist vorbei. Das heißt, es gibt wieder mehr Menschen, aber nicht mehr Lebensmittel oder Platz für Agrarwirtschaft. Die Bauern werden noch ärmer und die Situation wird noch schlimmer. Sie verlieren durch schlechtes Wetter ihr Obst und Gemüse. Trotzdem müssen die Bauern der Regierung ihr Obst und Gemüse, ihre Kraft und ihre Zeit geben. Sie haben wenig Rechte und müssen sich an strenge Normen halten. Zum Beispiel müssen Familien nach dem Tod des Bauern die einzigen Dinge, die etwas wert sind, abgeben, die Todesfallabgaben. Zur gleichen Zeit findet die Reformation statt. Sie gibt den Bauern Kraft. Der Reformator Martin Luther schreibt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Die Bauern fühlen sich verstanden und protestieren. Was sie nicht wissen, Luther meinte, dass die Menschen nach dem Tod vor Gott frei sind. Als Opportunist stellt er sich auf die Seite der Aristokratie. Die Bauern sind aber in Aktion. Mit neuer Kraft schreiben sie 12 Artikel auf. Es sind Wünsche, die sie mit Sätzen aus der Bibel begründen. In kurzer Zeit drucken die Bauern 25.000 Exemplare von ihrem Dokument. In vielen Teilen Deutschlands erfahren die Menschen so, was die Bauern wollen. Keine Todesfallabgaben mehr. Keine unbezahlte Arbeit mehr. Sie wollen Tiere fangen und töten dürfen. Sie wollen nicht mehr den Aristokraten gehören. Sie wollen ein besseres Leben. Manche Historikerinnen und Historiker sagen, diese Artikel sind in Europa die älteste vom Volk geschriebene Menschenrechtserklärung. Den Aristokraten gefällt das nicht. Die Situation wird schlimmer. Die Bauern laufen durch das Land. Sie stehlen aus Klöstern und versuchen, Burgen in Besitz zu nehmen. Der 16. April 1525 ist der Tag der Eskalation. Bauern töten einen Aristokraten, Ludwig von Helfenstein. Ab jetzt kämpfen Menschen gegen Menschen. In dieser Zeit wird der Reformator Thomas Münzer zum Feind Martin Luthers und zum Führer der Bauern. Münzer hört, dass kämpfende Bauern in Thüringen sind. Der Reformator reist zu ihnen. Er trägt eine Fahne mit einem Regenbogen. Sie wird zum Symbol der Revolution. Münzer trifft die Bauern bei Frankenhausen. Er spricht, sie applaudieren. Dann attackieren die Feinde. Die Schlacht bei Frankenhausen beginnt. Die Zeit zwischen 1524 und 1526 ist kein Bauernkrieg, es sind Bauernkriege, Plural. Von Süddeutschland kommen die Kämpfe bis nach Thüringen. In vielen Regionen Deutschlands, in Teilen der heutigen Schweiz und in Österreich kämpfen Bauern. Nicht immer gleich und nicht zur gleichen Zeit. Während manche Kämpfe gerade erst beginnen, sind sie in anderen Regionen schon beendet. Zwischen 70.000 und 75.000 Menschen sterben in dieser Zeit. Obwohl im Spätsommer 1525 die Kämpfe vorbei sind, hört die Aggression nicht auf. Die Aristokraten verletzen und töten zur Strafe viele Bauern. Von anderen wollen sie Strafgelder. In wenigen Regionen sprechen die Feinde miteinander. Die Bauern bekommen nicht das, was sie wollen, aber es gibt neue Normen und ein paar Freiheiten für manche von ihnen. Hatten die Kriege politische, religiöse, ökonomische Motive? Was hat sich danach wirklich verändert? Haben die Kriege den Bauern mehr Vorteile oder mehr Nachteile gebracht? Waren die Kämpfe ohne Effekt? Darüber streiten Historikerinnen bis heute. Klar ist, so etwas hat es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben. Baden-Württemberg feiert 500 Jahre später die Bauernkriege mit mehreren Ausstellungen. Das soll zeigen, dass die Ideale von früher bis heute aktuell sind, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Freiheit und Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen. Nur braucht es heute keine 25.000 Flyer mehr. Ein paar Klicks sind genug. Ein Freitagvormittag im Studentenwohnheim. Jemand war schon früh wach und draußen. Hey, Annette, wo kommst du denn gerade her? Wirst du nicht krank? Deine Haare sind total nass. Regnet es denn draußen? Nein, ich war im Schwimmbad. Heute habe ich frei. Da dachte ich mir, ich mache endlich mal nichts. Oder nur etwas für mich. Also Sport. Waren wir denn verabredet? Nein, nein, keine Sorge. Ich brauche auch eigentlich nicht wirklich etwas von dir. Ich muss aber leider gleich losgehen. Wo gehst du denn hin? Ich treffe mich jetzt mit Malia. Wir machen ein Sprachtandem. Sie lernt Deutsch, ich lerne Griechisch. Wo genau kommt Malia eigentlich her? Ist sie aus Griechenland? Oder hat sie Griechisch gut gelernt? Ich dachte, sie wäre Afghanin. Sie ist in Afghanistan geboren, aber in Griechenland aufgewachsen. Verstehe. Also dann, viel Spaß beim Griechischlernen. Grüß Malia von mir. Bis später. Mach ich. Bis später. Eine junge Frau ist umgezogen. Zum Glück hat sie ihren guten Freund aus der Schulzeit, der ihr dabei geholfen hat. Vielen Dank für deine Hilfe beim Umzug. Ach, da nicht für. Doch, wirklich. Wir sind eigentlich nicht mehr in dem Alter, in dem wir große Umzugstage planen und immer nur Freunde dafür rufen, um das alles zu tragen. Und sie am Ende mit Bier und Pizza bezahlen. Ach, mach dir keine Sorgen. Wollen wir am Wochenende in den Golden Poodle Club gehen? Ich lade dich ein. Golden Poodle? Da habe ich noch nie was von gehört. Was ist denn das? Das ist der Club, den früher einmal Rocco Schamoni und Georges Camerun zusammen hatten. Rocco und Georges? Ist mir beides neu. Muss man die kennen? Eigentlich schon. Aber egal. Das ist einfach ein cooler Szene-Club. Szene? Da habe ich nichts mit am Hut. Du kennst mich doch. Lass uns ins Eck gehen. Das ist schon mehr mein Ding. Wo kommst du denn her? Haben Sie diese Frage auch schon mal gehört? Wenn Sie in einem deutschsprachigen Land leben, ist das sehr wahrscheinlich. Dabei fragt man in der Standardsprache eigentlich, woher kommst du denn? Die Fragewörter wohin und woher werden in der gesprochenen Sprache oft getrennt. Wo kommst du denn her? Und wie ist das mit Wörtern wie damit und dafür? Wiederholen Sie diese Sätze nach dem Signal. Hören Sie dann eine Erklärung dazu. Da nicht für. In der Standardsprache würde man sagen, entschuldige dich doch nicht dafür. Aber im Alltag trennt man oft das da von der Präposition für und sagt kurz, da nicht für. Die Bedeutung ist, nichts zu danken, alles gut. Da habe ich nichts mit am Hut. Dieser Satz nimmt ein Sprachbild zur Basis. Nichts am Hut haben mit bedeutet, eine Sache nicht mögen oder nicht interessant finden. In der Standardsprache könnte man sagen, damit habe ich nichts am Hut. Im Alltag beginnt man mit da und trennt das Wort von der Präposition mit. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören Sätze mit hin und her am Satzende oder mit dem Satzanfang da. Überlegen Sie, gibt es dazu eine Alternative in der geschriebenen Sprache? Und wenn ja, wie heißt diese Alternative? Wo willst du denn um diese Zeit noch hin? Wohin willst du denn noch um diese Zeit? Da fange ich heute nicht mehr mit an. Damit fange ich heute nicht mehr an. Die Kellnerin kommt nicht zu uns her. Dieser Satz ist sowohl geschrieben als auch gesprochen Standard. Da bin ich mit einverstanden. Damit bin ich einverstanden. In der Fabrik stellen wir viele Geräte her. Das ist sowohl geschriebenes als auch gesprochenes Deutsch. Zeitverbrechen gab es lange nur in Text- und Audioformat. Jetzt zeigen 4 Filme ganz verschiedene Tragödien. Viel Kriminelles und juristisch sehr Seltsames ist dabei. So auch der Tod eines Jungen aus Lübeck. Tim Wieczorek verlässt betrunken und alleine eine Disco auf dem Land. Seine Kleidung ist viel zu leicht für die kalten Temperaturen, Anfang Dezember. Der 18-Jährige stürzt zu Boden, bekommt aber schnell Hilfe von Sanitätern. Wieder allein auf der Straße klingelt er schließlich bei Fremden. Dort behauptet er, das wäre sein Zuhause. Nicht selten haben die Bewohner dieses Hauses mit Partyleuten wie Tim zu kämpfen. Sie rufen die Polizei. Tim wird schließlich wieder auf der Straße sich selbst überlassen. Sich selbst überlassen, das ist das Motto der Nacht. Schon früh kann man sich vorstellen, was mit Tim noch alles schiefgehen kann, wenn er nicht endlich Hilfe kriegt. Wenn er nicht endlich irgendwo festgehalten wird, wo es warm ist oder er wenigstens ausnüchtern kann. Unaufhaltsam torkelt er in sein Verderben. Wer stoppt ihn? Die Familie, bei der er klingelt? Kurz überlegen sie, ihn bei sich schlafen zu lassen, entscheiden sich aber wegen der Kinder dagegen. Auch eine Sanitäterin möchte den Jungen eigentlich nicht alleine lassen. Schließlich übergibt sie ihn der Polizei, zwar mit der Bitte, Tim nach Hause zu fahren. Doch die Polizisten sagen nur, wir sind kein Taxi. Dezember basiert auf dem wahren Tod von Robert Syrokowski in der Nacht vom 1. Dezember 2002. Wie zu jedem der Zeitverbrechenfilme gibt es auch zu Dezember einen Begleitfilm, genannt Spurensuche. Darin erklären ein Toxikologe und ein Anwalt von Roberts Familie Details zu dem Fall. Schließlich wird klar, wie schwer die Suche nach der Wahrheit gewesen sein muss. Aber sie war erfolgreich und ihr Ergebnis hat das ganze Land schockiert. Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer, mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieses Diktat. Nehmen Sie sich etwas zu schreiben, also Papier und Stift oder ein Gerät, auf dem Sie auch auf Deutsch tippen können. Sie hören Sätze aus diesem Deutsch-Perfekt-Audio. Jeden einmal komplett und dann in Segmenten und Wiederholungen. Am Ende hören Sie alles noch einmal ganz, aber ohne Satzzeichen. Diese Artikel sind in Europa die älteste vom Volk geschriebene Menschenrechtserklärung. Punkt. Diese Artikel sind... Diese Artikel sind in Europa die... In Europa die älteste vom Volk... Älteste vom Volk geschriebene... Geschriebene Menschenrechtserklärung. Punkt. Menschenrechtserklärung. Punkt. Diese Artikel sind in Europa die älteste vom Volk geschriebene Menschenrechtserklärung. Prima. Und hier ist das nächste Diktat. Ich flüchtete mich lieber in Geschäfte und Museen. Punkt. Ich flüchtete mich... Ich flüchtete mich lieber in... Lieber in Geschäfte... In Geschäfte und Museen. Punkt. Und Museen. Punkt. Ich flüchtete mich lieber in Geschäfte und Museen. Und fertig. Wunderbar. Den Text dazu finden Sie im Booklet oder im Lesemodus unserer App. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne, Dascha. Tschüss. Auf Wiederhören bei Audible.